Du hast doch keine Angst vor Drachen, Link, oder? Nein, natürlich nicht. Dann hol mir meine Halskette wieder von Georg zurück. Bitte, Süße.